Eine Veranstaltung zur Übergabe der Geschenke von Marschall Kim Jong-un für die Teilnehmer des 8. Kongresses der koreanischen Kinderorganisation und der Delegiertenurkunden mit den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il fand am 5. Juni in der Pyongyang Sporthalle statt. Daran nahmen teil Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes und die Teilnehmer des Kongresses.